Der Bayerische Rundfunk bringt Sherlock Holmes macht ein Experiment. Ein Hörspiel von Michael Hartwig. Nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. In der deutschen Übersetzung von Ruth von Mackart und John Lackland. Es war ein garstiger Oktobermorgen. Und als ich mich anzog, sah ich, wie der Wind die letzten Blätter von unserer Platane im Hof der Baker Street Nummer 221b herunterfegte. Ich kam zum Frühstück und erwartete, Sherlock Holmes in niedergeschlagener Stimmung anzutreffen. Das Gegenteil jedoch war der Fall. Er hatte sein Frühstück fast beendet und legte jene etwas unheimliche Heiterkeit an den Tag, die ihn nur in guten Stunden überkam. Da geht's dahin, Holmes. Was meinst du, Watson? Das letzte Blatt von unserer Platane. Nun ja, der Oktober will sein Opfer haben. Reich mir den Toast, mein Lieber. Hier, bitte. Danke. Mir fällt auf, Holmes, der übliche Oktobertrübsinn lässt dich dieses Jahr ungeschoren. Ich weiß doch, wie sehr du vom Wetter abhängig bist. Im Allgemeinen fällt deine Stimmung mit dem Barometer, außer... Aha, es gibt also Ausnahmen. Ich wollte sagen, außer wenn du mit einem Fall beschäftigt bist. Wenn man dich so ansieht, möchte man meinen, dass der Brief neben deinem Teller nicht unwesentlich damit zu tun hat. Du machst dich, lieber Watson. Die Gabe der Beobachtung muss ansteckend sein. Du hast mein Geheimnis gelüftet. Wie wär's, wenn du mir es anvertrauen würdest? Da gibt's nicht viel anzuvertrauen. Außerdem muss ich meine Eier... aufessen. Aber wie wär's denn, wenn du uns den Brief vorlesen würdest? Dann kämen deine Neugierde und mein Appetit gleichzeitig zu ihrem Recht. Mit Vergnügen. Gib ihn her. Da. Sehr geehrter Mr. Sherlock Holmes, ich kann nicht mit ansehen, wie die beste Frau, die Gott je geschaffen hat, in den Tod geschickt wird. Ich kann es zwar überhaupt nicht erklären, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Miss Dunbar unschuldig ist. Ich werde morgen früh um 11 Uhr bei Ihnen vorsprechen und hoffe, dass Sie vielleicht etwas Licht in das Dunkel bringen können. Vielleicht besitze ich den Schlüssel zur Lösung, ohne es zu wissen. Ihr sehr ergebener Neil Gibson. Neil Gibson? Ist das der amerikanische Senator? Ja, er war einmal Senator für einen der westlichen Staaten, aber viel berühmter ist er als der größte Goldminenbesitzer der Welt. Ah, ich erinnere mich. Ich habe doch was über ihn gelesen. Er lebt jetzt in England, nicht wahr? Ja, er hat sich vor 5 Jahren in Hampshire einen größeren Besitz gekauft. Du musst doch neulich die ganze Geschichte über den Tod seiner Frau gelesen haben. Richtig, daher ist mir der Name so geläufig. Aber an Einzelheiten erinnere ich mich nicht mehr. Ein recht sensationeller Fall, aber soviel ich weiß, schien er sonnenklar. In der polizeilichen Voruntersuchung tauchte kein Zweifel über das Beweismaterial auf. Der Prozess soll doch in Winchester stattfinden. Ja, ganz recht. Ja, das ist eine höchst undankbare Aufgabe, Watson. Ich kann die Tatsachen ausfindig machen, aber ändern kann ich sie nicht. Wenn nicht etwas ganz Neues und Unerwartetes ans Licht kommt, da weiß ich wirklich nicht, was mein Klient noch hoffen kann. Es ist ja gleich 11. Willst du mich nicht ein bisschen ins Bild setzen, bevor er kommt? Ja, das muss ich wohl, wenn du verstehen sollst, um was es sich dreht. Also kurz gesagt, dieser Neil Gibson ist der größte Finanzmagnat der Welt. Außerdem soll er eine mächtige, geradezu überwältigende Persönlichkeit sein. Von seiner Frau weiß ich nichts, also dass sie nicht mehr die Jüngste war. Tja, unglückseligerweise war da noch eine ungewöhnlich hübsche Gouvernante, Miss Dunbar, im Spiel, die sich der beiden kleinen Kinder annahm. Aha. Eben, ja. Eines Abends sehr spät fand man seine Frau auf ihrem Besitz in Hampshire mit einer Pistolenkugel im Kopf. Sie lag kaum eine halbe Meile vom Herrenhaus entfernt. An Ort und Stelle fand man gar keinen Hinweis. Die Leiche wurde vom Förster entdeckt und bevor man sie wegtrug, wurde sie noch von der Polizei und dem Arzt untersucht. Fasse ich mich zu kurz? Keineswegs. Ich erinnere mich jetzt auch an die Berichte. Hat man nicht die Gouvernante verhaftet? Ja, aufgrund höchst eindeutiger Beweise. Man fand nämlich in ihrem Kleiderschrank eine Pistole des entsprechenden Kalibers, aus der ein Schuss abgefeuert war. Ja, in ihrem Kleiderschrank. Na und? Naja, und das sah natürlich ziemlich eindeutig aus. Na, allerdings. Außerdem hatte die Tote einen von der Gouvernante geschriebenen Zettel in der Hand, in dem sie aufgefordert wurde, die Schreiberin an der fraglichen Stelle zu treffen. Unerfreulich. Höchst unerfreulich, ja. Watson. Gibson ist ein gut aussehender Mann. Falls seine Frau starb, war die Gouvernante vermutlich die Erste, die ihren Platz einnehmen würde, nachdem er ihr offenbar bereits den Hof gemacht hatte. Hat diese Miss Dunbar denn kein Alibi gehabt? Im Gegenteil. Sie gibt zu, dass sie am Tatort war. An der Thorbridge, nämlich. Zur fraglichen Zeit? Ja. Tja, dann wäre die Sache doch erledigt. Und doch, Watson, ja, herein. Ein Mr. Neil Gibson ist hier. Danke, Mrs. Hudson, ich erwarte ihn. Bitte, Mr. Gibson. Ich hoffe, ich bin pünktlich, Mr. Holmes. Auf die Sekunde. Das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Sehr erfreut. Guten Morgen. Wollen Sie hier Platz nehmen? Danke. Ich möchte vorausschicken, Mr. Holmes, dass es mir in diesem Fall auf Geld nicht ankommt. Bestimmen Sie die Summe. Mein Honorar berechnet sich nach einem feststehenden Satz. Ich gehe nie davon ab. Es sei denn, ich verzichte ganz darauf. Na, wenn die Dollars Sie nicht reizen, dann vielleicht der Ruhm. Wenn Sie diese Sache aufklären, bringt jede Zeitung in England und Amerika... Besten Dank, Mr. Gibson. Aber es überrascht Sie vielleicht zu hören, dass ich es vorziehe, anonym zu arbeiten. Was mich reizt, ist das Problem an sich. Befassen wir uns also mit den Tatsachen. Die Tatsachen sind, dass Miss Dunbar unschuldig ist. Und dass ihre Unschuld bewiesen werden muss. Sie werden das bewerkstelligen, hoffe ich. Hm. Alles andere wissen Sie bestimmt schon aus der Zeitung. Und Sie haben nichts hinzuzufügen? Nicht, dass ich wüsste. Dann möchte ich Sie fragen... Welcher Art waren Ihre Beziehungen zu Miss Dunbar? Tja, wollen Sie mich etwa fragen, ob... Ja. Halten Sie es für Ihre Pflicht, mir eine derartige Frage zu stellen? Das können wir ruhig einmal annehmen. Na schön. Ich kann Ihnen versichern, Mr. Holmes, dass unsere Beziehungen immer und ausschließlich die eines Hausherrn zu einer Angestellten waren und dass wir uns nur in Gegenwart der Kinder sahen oder sprachen. Mr. Gibson, ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Ich habe weder Zeit noch Lust zu unnützen Unterhaltungen. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Tja, wollen Sie etwa damit sagen, dass Sie meinen Fall verabschieden? Zumindest verabschiede ich Sie. Halten Sie mich für einen Lügner? Ja, ich habe versucht, mich so taktvoll wie möglich auszudrücken, aber wenn Sie mich schon fragen, ich will Ihnen nicht widersprechen. Mr. Holmes, ich habe schon mächtigere Männer als Sie ruiniert. Kein Mensch hat sich mir je widersetzt, ohne es zu büßen. Das haben mir schon viele gesagt, Mr. Gibson. Und doch sitze ich immer noch hier. Na schön, was wollen Sie wissen? Die Wahrheit. Die kann ich Ihnen in wenigen Worten schildern. Aber manche Dinge erzählt man eben nicht gern. Und auch nicht leicht. Hm. Ich lernte meine Frau kennen, als ich auf Goldsuche in Brasilien war. Sie war Brasilianerin und die Tochter eines hohen Regierungsbeamten. Maria war schön und ich war jung und impulsiv. Also heirateten wir. Ja, bitte, fahren Sie fort. Die Romantik unserer Liebe dauerte nur einige Jahre. Dann merkte ich, dass wir uns nicht mehr verstanden. Wenn meine Frau das damals eingesehen hätte, dann wäre es für uns beide leichter gewesen. Ich habe versucht, ihr klarzumachen, dass ich nicht mehr der richtige Mann sei für sie. Aber ihre Zuneigung blieb unvermindert. Ja, und dann eines Tages meldete sich Miss Grace Dunbar auf unserer Anzeige nach einer Gouvernante für die Kinder. Ich will keineswegs behaupten, dass ich moralischer bin als meine Mitmenschen. Nein, meine Herren, ich scheue mich nicht vor Ihnen zuzugeben, dass ich nicht... ich unmöglich mit einer jungen Dame wie Miss Dunbar unter einem Dach leben konnte, ohne mich in sie zu verlieben. Verdammt nochmal, wollen Sie mir das etwa zum Vorwurf machen, Mr. Holmes? Ich würde es Ihnen zum Vorwurf machen, wenn Sie diese Liebe zum Ausdruck gebracht hätten. Die junge Dame stand sozusagen unter Ihrem Schutz. Tja, kann sein. Ich bin eben mein ganzes Leben einer von denen gewesen, die nur die Hand ausstrecken, um zu nehmen, was sie wollen. Aber nie begehrte ich etwas mehr als sie. Das habe ich ihr auch gesagt. Ach, tatsächlich? Ich sagte ihr, dass Geld keine Rolle spiele und dass ich sie glücklich und zufrieden machen wolle, wenn sie es mir erlauben würde. Wann werdet ihr reichen Leute endlich einsehen, dass nicht alles in der Welt mit Geld zu kaufen ist? Das habe ich inzwischen auch gelernt. Ich bin dankbar, dass nicht alles so gekommen ist, wie ich es wollte. Sie sagte mir, sie würde mein Haus unverzüglich verlassen. Aber sie tat es nicht. Ich versprach, sie nie wieder zu belästigen und bat sie, meiner Kinder wegen zu bleiben. Und dann kam all das. Und all das, wie Sie das nennen, können Sie sich das irgendwie erklären? Es sieht böse aus für Miss Dunder, das bestreite ich nicht. Frauen leben mehr in ihrer Fantasie. Sie tun manchmal Dinge, die ein Mann gar nicht verstehen kann. Nein, bis jetzt ist mir nur eine Erklärung eingefallen. Aber ob die etwas wert ist, das weiß ich nicht. Nun? Tja, Mr. Holmes, es besteht kein Zweifel, dass meine Frau eifersüchtig war. Es gibt so etwas wie eine seelische Eifersucht neben der physischen. Sie könnte vorgehabt haben, Miss Dunbar umzubringen oder sie wenigstens mit einer Waffe zu bedrohen. Vielleicht kam es zu einem Handgemenge, ein Schuss ging los und, naja. Na, diese Möglichkeit war mir auch schon durch den Kopf gegangen. Es ist die einzige Alternative zu vorsätzlichem Mord. Aber Grace, Miss Dunbar leugnet es. Sie leugnet es absolut. Das ist doch wohl kaum entscheidend, oder? Sie könnte in ihrer Verwirrung die Waffe mit ins Haus genommen und ihn in ihren Schrank geworfen haben. Als sie es dann merkte, war es zu spät für Erklärungen. Aber was ist gegen die Theorie zu sagen, dass sie sich durch stures Leugnen herauslügen wollte? Das will ich Ihnen sagen. Die Tatsache, dass sie unschuldig ist. Auf jeden Fall kann ich Ihnen sicher mehr nützen, wenn ich einmal mit der jungen Dame selbst gesprochen habe. Wir können doch Winchester bestimmt noch mit dem Abendzug erreichen. Machst du mit, Watson? Selbstverständlich. Ja, Sie werden entschuldigen, meine Herren, wenn ich Sie nicht begleite. Ich habe noch einiges in der Stadt zu erledigen. Wie Sie wollen, Mr. Gibson. Wir sehen uns wieder, aber ich warne Sie, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass mein Ergebnis Ihren Hoffnungen entspricht. Komm, Watson, wir brauchen bestimmt eine Weile, um eine Sprecherlaubnis mit Miss Dunbar zu bekommen. Inzwischen können wir vielleicht einige Einzelheiten von der Ortspolizei erfahren. Ich muss sagen, Mr. Holmes, da habe ich schon lieber Sie hier als Scotland Yard. Sobald die auf der Bildfläche erscheinen, setzen Sie sich alle Lorbeeren selber auf und überlassen uns von der Ortspolizei nur noch die Vorwürfe, falls etwas schief geht. Wenn ich den Fall aufklären kann, ist es mir lieber, mein Name bleibt unerwähnt. Sehr großzügig von Ihnen, Sir. Und mein Freund Watson ist die personifizierte Diskretion, Sergeant. Danke, Holmes. Bitte. Bevor wir am Tatort ankommen, möchte ich Sie gerne noch etwas fragen, und zwar etwas, was ich nie vor jemand anderem aussprechen würde. Aber halten Sie vielleicht Mr. Gibson selbst für verdächtig? Das habe ich mir auch schon überlegt. Sie haben Miss Dunbar noch nicht gesehen. Gut möglich, dass er ihretwegen seine Frau loswerden wollte. Schließlich war es seine Pistole. Ah, hat man das mit Sicherheit festgestellt? Jawohl, es war eine von einem Paar, das er besaß. Und wo ist dann die andere? Tja, er hat eine Menge Schusswaffen aller Art in seinem Haus. Die zweite von dem Paar haben wir noch nicht entdeckt, aber der Pistolenkasten war für zwei. So, also ein Kasten für Duellpistolen. Ja, wir haben sie alle rausgelegt im Haus. Sie können sie sich ja nachher mal ansehen. Aber hier sind wir schon, meine Herren. Hier ist es geschehen. Sewerbridge heißt die Stelle, nicht wahr? Ganz recht, Dr. Watson. Die Leiche lag auf dieser Seite der Brücke? Genau hier. Ich habe die Stelle mit dem Stein da markiert. Soviel ich weiß, waren Sie schon hier, bevor die Leiche fortgeschafft wurde. Nicht wahr, Sergeant? Ja, man hat mich sofort geholt. Wer? Mr. Gibson. Er hat allen gesagt, dass nichts angerührt werden darf, bevor die Polizei kommt. In der Zeitung stand, dass der Schuss aus nächster Nähe abgefeuert worden sei. Stimmt das? Ja, aus nächster Nähe. An der rechten Schläfe? Ganz dicht daneben. Wie lag die Leiche? Auf dem Rücken. Von irgendeinem Kampf war keine Spur zu entdecken, keinerlei Anzeichen. Und den Zettel von Miss Dunbar hielt sie krampfhaft in ihrer linken Hand. Krampfhaft, sagen Sie? Ja, wir konnten kaum die Finger öffnen. Interessant. Was, Watson? Ja, aber... Ja, das schließt die Möglichkeit aus, dass jemand den Zettel nach dem Tod dorthin praktiziert hat, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Das wolltest du doch gerade sagen, nicht? Ja, ganz recht. Und was stand genau auf dem Zettel, Sergeant? Ich werde um 9 Uhr an der Thorbridge sein. Grace Dunbar. Ja, das war alles. Gibt Miss Dunbar zu, den Zettel geschrieben zu haben? Ja. Und was war ihre Erklärung? Sie will ihre Verteidigung erst bei der Verhandlung vorbringen. Uns hat sie gar nichts gesagt. Ich muss sagen, der Zweck des Briefes ist mir völlig unklar. Und ich dachte, das wäre einer der eindeutigsten Punkte in der ganzen Sache, Holmes. Nein, vorausgesetzt, der Brief war echt. Da muss die Tote ihn doch 1 oder 2 Stunden zuvor erhalten haben. Und? Und warum hat sie ihn dann noch so fest in ihrer linken Hand? Sie brauchte sich doch bei dem Gespräch wohl kaum darauf zu beziehen. Ja, da hast du recht. Ich glaube, ich muss mich mal ein paar Minuten hinsetzen und darüber in aller Ruhe nachdenken. Wie Sie wollen, Sir. Oh! Was gibt's, Holmes? Sieh dir das an. Dieses Brückengeländer. Da ist doch in letzter Zeit ein Stück Stein abgesplittert. Ja, allerdings. Kaum größer als ein Sixpence-Stück. Ja. Ja, das haben wir auch bemerkt, Sir. Jemand muss es wohl im Vorbeigehen abgeschlagen haben. Meinen Sie? Dazu gehört aber einige Kraft. Geht mal zurück, ich will es mit meinem Stock versuchen. Da. Keine Spur. Dabei hat mein Stock eine Metallspitze. Dazu gehört schon ein sehr heftiger Hieb, um so einen Splitter abzuschlagen. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Sergeant, Fußspuren haben Sie wohl keine gefunden? Nicht die mindestens, Sir. Der Boden war hart wie Stein. Dann können wir hier eigentlich nichts mehr in Erfahrung bringen. Gehen wir lieber zum Haus, sehen wir uns diese Waffensammlung mal an. Ja, und dann müssen wir möglichst bald nach Winchester. Bevor wir etwas weiteres unternehmen, möchte ich mit Miss Dunbar sprechen. Tja, mein lieber Watson, ich habe keinen Hinweis entdeckt, dass Mr. Gibson außer Hauses war, als seine Frau ermordet wurde. Aber die Gouvernante war draußen. Sie gibt zu, sich mit Mrs. Gibson an der Brücke verabredet zu haben. Ich muss sagen, das ist doch alles sehr belastend. Von einer Tatsache abgesehen. Und die wäre? Dass man die Pistole in ihrem Kleiderschrank gefunden hat. Ja, das hielt ich für den schlagendsten Beweis von allem. Durchaus nicht, mein lieber Watson. Das kam mir von vornherein höchst merkwürdig vor. Und jetzt, nachdem ich die ganze Affäre genauer kenne, ist es mein einzig fester Grund für Optimismus geworden. Wieso? Wir müssen vor allem auf Folgerichtigkeit achten. Wo diese fehlt, sollten wir auf absichtliche Irreführung gefasst sein. Also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Pass mal auf, Watson. Nimm für den Augenblick an, du wärst eine Frau, die ihre Rivalin loswerden möchte. Du hast alles geplant. Du hast ihr einen kleinen Brief geschrieben. Das Opfer ist zur Verabredung erschienen. Du hast eine Waffe. Das Verbrechen ist begangen, fachgerecht und erfolgreich. Ja. Willst du vielleicht behaupten, dass du jetzt deinen Ruf als geschickter Verbrecher ruinieren würdest und vergisst, die Waffe in das so ideal dazu geeignete Schilf zu werfen? Würdest du sie vielleicht sorgsam nach Hause tragen und in deinen eigenen Schrank legen? Oh, dass du etwas derartig Unsinniges tun würdest, das kann ich mir nicht einmal bei dir vorstellen. Aber in der momentanen Aufregung könnte ich nein, doch... Nein, Watson, nein. Wer ein Verbrechen so kaltblütig vorbereitet, hat sich auch haargenau überlegt, wie er es vertuschen will. Wie dem auch sei, Holmes. Das ist nicht die einzige Schwierigkeit, die es zu klären gilt. Dann wollen wir es versuchen. Weißt du, Watson, wenn man seinen Standpunkt einmal verändert hat, dann wird gerade die belastendste Tatsache zum Schlüssel für die Wahrheit. Zum Beispiel? Noch einmal die Pistole. Miss Dunbar behauptet, nichts von ihr zu wissen. Falls sie die Wahrheit spricht, dann ist sie von jemand anderem in ihren Schrank gelegt worden. Und von wem? Von jemand, der sie belasten wollte. Diese Person muss doch zweifellos dann auch der Mörder gewesen sein. Tja, dabei müssen wir diesen vielversprechenden Gedankengang vorläufig belassen. Ah, hier ist ja schon Winchester. Also, bevor wir weitere Theorien aufstellen, begleite mich ins Untersuchungsgefängnis. Ich bin gespannt, Miss Dunbar kennenzulernen. Thank you. Nachdem ich Sie jetzt kennengelernt habe, Miss Dunbar, bin ich bereit, Mr. Gibsons Darstellung Glauben zu schenken. Aber geben Sie sich keinen Illusionen hin. Das Spiel steht sehr schlecht für uns, und falls wir Erfolg haben wollen, benötige ich Ihre uneingeschränkte Hilfe. Ich verspreche Ihnen, Mr. Holmes, ich werde Ihnen nur die reine Wahrheit sagen. Dann erzählen Sie uns bitte, wie Sie mit Mr. Gibsons Frau standen. Sie hasste mich. Ich bin überzeugt, sie missdeutete meine Beziehungen zu ihm. Sie war in ihrer Art etwas exotisch, wenn Sie verstehen, was ich meine. Mhm. Sie liebte ihn in physischer Beziehung so heftig, dass es ihr unmöglich war, für die seelischen, geistigen Bande, die zwischen ihrem Mann und mir bestanden, Verständnis aufzubringen. Ich weiß heute, dass es falsch von mir war, in dem Haus zu bleiben. Aber selbst wenn ich fortgegangen wäre, glücklich wären Sie nicht mehr geworden. Ja, das verstehe ich. Und jetzt berichten Sie uns bitte genau, was sich an dem fraglichen Abend abspielte. Vieles ist mir selbst ganz unerklärlich. Wenn Sie uns die Tatsachen vermitteln, finden vielleicht andere die Erklärung. Ach so, ja. Also, an jenem Morgen fand ich einen kurzen Brief für mich auf dem Tisch im Unterrichtsraum der Kinder. Er kam von Mrs. Gibson. Sie bat mich dringend, sie nach dem Abendessen an der Thorbridge zu treffen, weil sie mir etwas mitzuteilen habe. Meine Antwort sollte ich an die Sonnenuhr im Garten legen und niemand sollte von unserem Treffen erfahren. Diese Geheimnistuerei schien mir zwar ziemlich überflüssig, aber ich tat ihr den Gefallen. Ich warf ihren Brief ins Kaminfeuer. Hatte sie darum gebeten? Ja, ausdrücklich. Aber ihre Antwort hat sie sorgsam aufgehoben. Ja, dass man die Antwort in ihrer Hand fand, hat mich auch sehr überrascht. Und was geschah dann? Ich ging nach dem Abendessen zur Brücke, wie versprochen. Sie wartete bereits auf mich. Bis zu diesem Moment hatte ich nie geahnt, wie sehr sie mich hasste. Ich glaube, sie war verrückt. Was hat sie gesagt? Sie beschimpfte mich, und zwar in den abscheulichsten Worten, die ich je zu hören bekommen habe. Ich hielt mir die Ohren zu und rannte davon. Sie blieb am Zugang zur Brücke stehen und schrie noch hinter mir her. Und nachdem Sie weggegangen waren, haben Sie nichts mehr gehört? Keinen Schuss? Nein. Ich ging in mein Zimmer und schloss mich dort ein. Haben Sie Ihr Zimmer vor dem nächsten Morgen noch einmal verlassen? Ja. Als ich hörte, dass man sie gefunden hatte, rannte ich hinaus zu den anderen. Das war kurz nach 11. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt. Der Pistole in Ihrem Kleiderschrank. Hatten Sie diese Pistole je gesehen? Nie. Genau wann wurde sie gefunden? Am nächsten Morgen, als die Polizei das Haus durchsuchte. Wie lange kann sie schon dort gelegen haben? 24 Stunden vorher war sie bestimmt noch nicht da. Woher wissen Sie das? Weil ich am Morgen zuvor meinen Schrank aufgeräumt habe. Wann könnte jemand in Ihrem Zimmer gewesen sein und die Pistole in den Schrank gelegt haben? Eigentlich nur während der Mahlzeiten oder solange ich mit den Kindern im Unterrichtsraum war. Wo Sie damals auch den Zettel fanden. Sagen Sie, Miss Dunbar, ich habe an der Steinbrücke, wenige Schritte von der Stelle, wo man die Leiche fand, am Geländer, etwas entdeckt, nämlich eine frisch abgesplitterte Stelle. Können Sie sich das irgendwie erklären? Nein, das kann ich nicht. Aber ich glaube, ich kann es mir plötzlich erklären. Komm, Watson, schnell! Wo willst du denn hin, Holmes? Zur Thorbridge! Was ist los, Mr. Holmes? Bitte sagen Sie es mir! Noch nicht, Miss Dunbar, Sie werden es noch früh genug erfahren. Aber Sie dürfen beruhigt sein. Ich habe berechtigte Hoffnung, dass endlich etwas Licht auf die Wahrheit fällt. Ah, da wartet der Sergeant ja schon auf uns. Wo? Dort an der Brücke, Holmes. Ausgezeichnet. Hoffentlich hat er unterwegs meinen kleinen Auftrag ausgeführt. Was für einen Auftrag hast du ihm denn gegeben? Ja, nur einen kleinen Einkauf im Dorfladen. Jetzt hätte ich gern deinen Revolver, Watson, wenn du so gut sein willst. Bitte sehr. Hier. So ein tolles Ding. Ganz schön schwer. Aber recht nützlich. Ich möchte ihn nicht missen. Gesichert? Na gut. Du wirst sehen, Watson, dein Revolver tritt jetzt in enge Beziehung zu dem Geheimnis, das wir lösen sollen. Wieso mein Revolver? Wir wollen ein Experiment machen. Wenn es gelingt, ist alles geklärt. Wenn nicht, tja, Dann. Guten Abend, meine Herren. Wir haben Sie doch noch nicht warten lassen, oder? Oh, nein, nein, nein, Mr. Holmes, ich bin kaum 5 Minuten hier. Da haben Sie bekommen, was ich brauche? Ja, die Rolle Schnur, da ist sie. Wunderbar. Also verlieren wir keine Zeit, suchen Sie mir doch bitte einen Stein. Einen Stein? Ja, einen schweren Stein. Ja, der da hinten ist genau das Richtige. Ah, sofort, Sir. Und du, Watson, hältst bitte den Revolver, während ich die Schnur am Kolben festbinde. So. Was zum... Hier ist der Stein, Mr. Holmes. Oh. Jetzt hält es sicher. Das andere Ende muss um den Stein herum. Da binden Sie es ganz fest. Ja. Ja, damit es nicht abrutschen kann. Ja, noch ein bisschen. So ist gut, ja. Verdammt nochmal, Holmes, kannst du nicht sagen, was du da vorhast? Na gleich, Watson, gleich zeige ich es euch. Ist es wirklich fest, Sergeant? Ah, oh, das rutscht nicht, Sir. Großartig. Und jetzt möchte ich, dass Sie den Stein über das Geländer hier hinunterlassen. Und zwar so weit der Strick reicht. Ach, wird gemacht. Du hältst inzwischen die Schnur, Watson, sonst fällt er mit einem Ruck. Ich nehme den Revolver. Ich halte die Schnur. So, also, langsam hinablassen, Sergeant. So vorsichtig wie möglich. Ah, jetzt ist er unten, Mr. Holmes. Gerade noch ein paar Zentimeter über dem Wasser. So, und jetzt geht aus dem Weg. Beide. Und seht genau zu. Ich hebe den Revolver an meinen Kopf. Holmes! Keine Angst, ich schieße ihn lieber nicht ab, wenn er nicht darauf besteht. Ich lasse ihn los und... Da! Holmes, mein Revolver! Unser Experiment ist gelungen, Watson. Da seht ihr. Hier. Hier haben wir jetzt ein neues Loch im Brückengeländer. An der Stelle, wo der Revolver aufgeprallt ist, bevor der Stein ihn hinüberzog. Ja. Und so soll es sich abgespielt haben, Sir. Sie hat sich also selbst erschossen. Ganz recht. Na sowas. Wenn Sie mir jetzt so bald wie möglich einen langen Haken verschaffen könnten, Sergeant, wäre ich Ihnen dankbar. Ich glaube, mein Freund hätte gerne seine Waffe zurück. Ja. Und wenn ich mich nicht sehr irre, finden Sie eine zweite Schusswaffe mit Stein und Schnur ganz in der Nähe. Ich verstehe zwar, was Sie meinen, Mr. Holmes, aber... Der Sergeant ist noch nicht ganz überzeugt. Ja, wenn es ihm so geht wie mir, dann überlegt er sich gerade, wie sich das mit der Pistole im Kleiderschrank vereinbaren lässt. Und mit dem Zettel in der Hand der Toten. Was wollte sie damit? Beides beweist bemerkenswerten Scharfsinn. Den Zettel hatte sie Miss Dunbar sehr geschickt entlockt, um die Sache so hinzustellen, als hätte die Gouvernante Ort und Zeit des Verbrechens bestimmt. Mrs. Gibson war so sehr darauf bedacht, eine falsche Fährte zu schaffen, dass sie zu weit ging und den Zettel bis zuletzt in der Hand behielt. Schon das hätte von Anfang an meinen Verdacht erregen sollen. Und die Pistole im Kleiderschrank? Nur nichts einfacher, mein lieber Watson. Wir wissen, dass sie eine von zweien war. Die zweite war nicht zu finden, weil Mrs. Gibson sie für ihre Zwecke benutzt hat. Sie liegt jetzt da unten im Wasser, neben deinem Revolver. Sie kann die andere Pistole leicht vorher mit in den Wald genommen und einen Schuss abgefeuert haben, ohne dass jemand es hörte. Dann brachte sie sie ins Haus zurück, versteckte sie im Kleiderschrank, während Miss Dunbar noch im Unterrichtsraum war. Ich zweifle nicht daran, dass du, wie üblich, recht hast, Holmes. Aber das ist ja eine grauenhafte Geschichte, die du uns da ausmalst. Ja, ich glaube, in keinem unserer Abenteuer sind wir auf ein merkwürdigeres Beispiel von geistiger Verwirrung gestoßen. Ihr erster Entschluss war, ihrem Leben ein Ende zu machen. Der zweite war, das Objekt ihres Hasses in die Sache zu verwickeln. Watson, dieses Loch in dem Steingeländer. Wie träge war mein Verstand. Ja, es fehlte mir an jener Mischung von Fantasie und Realität, die doch die Grundlage meiner Arbeit ist. Das Problem der Thorbridge solltest du vielleicht lieber deinen Annalen nicht einverleiben. Ich fürchte, es kann meinem Ruf nur schaden. Der Bayerische Rundfunk brachte Sherlock Holmes macht ein Experiment. Ein Hörspiel von Michael Hartwig. Nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. in der deutschen Übersetzung von Ruth von Marquardt und John Lackland. Die Mitwirkenden waren Sherlock Holmes, Peter Pasetti, Dr. Watson, Klaus Behrendt, Grace Dunbar, Margit Ensinger, Senator Neil Gibson, Wolfgang Lukschi, Sergeant Coventry, Heine Göbel, Mrs. Hudson, Claudia Bethke. Musik Peter Zwetkow. Regie Heinz-Günther Stamm. Du willst noch mehr Krimis? Alle Radiotatorte mit ermittelnden Teams in vielen Bundesländern gibt's gleich nebenan in der ARD-Audiothek.